Mitte Juli gab es dann wieder so eine Liste. Dieses Mal sollten sogar 27 Milliarden gewonnen werden, davon 15 Milliarden bei der Bundesanstalt für Arbeit, die erst 2004 in Bundesagentur umbenannt wurde. Der Arbeitsminister sah inzwischen ein, dass ein wenig gespart werden müsse. Die SPD hingegen nannte das Vorhaben kaltschnäuziges Abkassieren an der falschen Stelle. Sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeberverbände stellten sich dagegen, dass Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe gekürzt würden. Am 21. November 1993 kam ich zur Welt. Am 22. November verabschiedete der Bundestag die Spargesetze gegen alle Widerstände und trotz der erwartbaren Schwierigkeiten, den Entwurf durch den Bundesrat zu bekommen. Am 26. November wurde der Vermittlungsausschuss einberufen, der interveniert, wenn Bundestag und Bundesrat sich nicht einig werden. Es wurde nachverhandelt und tatsächlich eine Einigung erzielt. Die Sozialhilfe sollte weiterhin steigen, allerdings um nicht mehr als 2%. Die Arbeitslosenhilfe wurde nicht zeitlich befristet und Gemeinden wurden nicht verpflichtet, Arbeitsplätze für Sozialhilfeempfänger zu schaffen, sondern nur dazu angehalten. Die Gewerkschaften sagten daraufhin, dies seien Einschnitte ins soziale Netz. Sie gaben sich enttäuscht und auch die SPD räumte ein, nicht ganz zufrieden zu sein. Im April 1994 wurde ein weiteres Gesetz verabschiedet, das Beschäftigungsförderungsgesetz. Demnach durfte es nun private Arbeitsvermittlungen geben. Der Staat gab diese Rolle also teilweise aus der Hand. Und wer in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme steckte, sollte nun weniger Geld bekommen. Manche SPD-Abgeordnete nannten das soziale Demontage.